Ja? Hostel, Hörspiel basierend auf einer Videoinstallation für das Edith-Russ-Haus für Medienkunst Oldenburg mit Serge Fuha, Lisa Marie Janke, Olivia Onjen Kim, Kofi Emil Olubou, Anne Rattepolle, Anne Tismer und Stefan Panhans. Sound Kirsten Reese, Text, Regie, Realisation Stefan Panhans. Regieassistenz Andrea Winkler, Dramaturgie Michael Becker, Produktion NDR 2020 in Kooperation mit Deutschlandradio.